Um Bauers nicht. Er konnte nicht mehr. Scott. Kapitän Scott. Wir grüßen dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Sie hörten Das grüne Zelt oder wie Kapitän Scott den Südpol entdeckte von Wolfgang Weihrauch. Es sprachen Benno Sterzenbach als Scott, Klaus W. Krause als Oates, Siegfried Lowitz als Evans, Hermann Spielmanns als Amundsen sowie Alois Maria Gianni, Horst Raspe und andere. Regie Otto Kurt, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks 1957.